wenige Minuten nur ruhte die Arbeit, als die allen schier unfassbare Nachricht von Ohr zu Ohr weitergetragen wurde. Sepp Kunze, der mehrfache Aktivist, der Schmied, ließ den erhobenen Hammer nicht mehr niederfallen. Behutsam, sacht ließ er ihn aus der Hand gleiten, fast fürchtend, dass ein lauter Schlag die Ruhe des großen Toten stören könnte. Und als dann die Transmissionsriemen ihren unendlichen Weg wieder begannen, da hatten die Werktätigen dieses Betriebes einen Beschluss gefasst. Sie wollen bis zum 5. Dezember, dem Jahrestag der Stalinschen Verfassung, ihren Produktionsplan erfüllen. Enger noch als bisher wollen sich die Arbeiterinnen und Arbeiter um das blutrote Banner der Arbeiterklasse schließen. Und die Besten sind es, die heute die Partei gebeten haben, Mitglied, Mitkämpfer für ein besseres Leben zu werden, wie es ihnen Marx und Engels, Lenin und Stalin gewiesen haben. Einer von ihnen, Günter Radai, ein Dreher. Die Sowjetarmee unter der Führung von Stalin war es, die unser Volk von dem Faschismus befreite. Und wie mir heute die Nachricht kam, dass unser Genosse Stalin gestorben ist, so ist in mir der Entschluss gereift, dass ich als Arbeiterkind in die Partei der Arbeiterklasse gehöre und habe heute die Partei gebeten, mich als Kandidat in die Partei aufzunehmen. Stalins Tod gilt uns als Verpflichtung. Wir müssen sein Werk fortsetzen und vollenden. Und deshalb rufe ich alle patriotischen Deutschen auf, im Sinne Stalins weiterzukämpfen und zu arbeiten.